Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Yeti aus der Nachbarstadt. Haltet Ausschau nach seinem Heißluftballon! Vor dem Rathaus der Abenteuerbucht konnte Bürgermeisterin Gutherz vor Aufregung kaum stillstehen. Der weltberühmte reisende Reinhard müsste jeden Moment hier angeschwebt kommen. Auch die Fellfreunde waren schon sehr gespannt auf Reinhard und rollten auf dem Rasen eine große Zielscheibe aus. Ein super Landeplatz! Sie war blau, mit roten und weißen Kreisen. Den kann nicht mal Reinhard übersehen. Na hoffentlich, Ryder. Reinhard verfliegt sich öfter mal. Und erlebt dadurch komische Abenteuer. Seine Fernsehshow ist wirklich witzig. Wir sind jedenfalls schon ganz gespannt auf seine kuriosen Entdeckergeschichten. Und ihr seid nicht die Einzigen. Seht euch die ganzen Touristen an. Und es wurden immer mehr. Zum großen Ärger von Bürgermeister Besserwisser und seinen Chaoskätzchen. Oh, warum besucht keiner von denen die Nachbarstadt? Ja, stimmt, es ist neblig und langweilig und neblig. Aber uns würden auch Touristen besuchen, wenn ein berühmter Ballonfahrer bei uns landen würde. Wenn wir Reinhard doch nur irgendwie dazu bewegen könnten, in unsere Stadt zu kommen. Aber wie? Doch als Alex und Marshall ein großes Plakat neben dem Rathaus aufstellten, kam dem Bürgermeister eine Idee. Wahnsinn! Ich hoffe, Reinhard erzählt uns, wo er dieses riesige Meerestier getroffen hat. Ich auch. Ich kann's kaum erwarten, alles über das Meeresungeheuer zu hören. Ungeheuer, das ist es! Wenn Reinhard in unserer Stadt einem Ungeheuer begegnet, erfährt es die Welt und die Leute würden dorthin und nicht hierher kommen. Ich hatte wirklich schon schlechtere Ideen. Na komm, Kätzchen, auf geht's. Wir basteln ein Ungeheuer. Kaum war der Bürgermeister mit seinen Chaoskätzchen zurück in der Nachbarstadt, schnallte er sich zwei riesige Bretter unter die Füße, die wie Tatzen geformt waren. Wenn Reinhard aus der Luft diese riesigen Fußspuren sieht, wird er glauben, dass es in der Nachbarstadt ein Ungeheuer gibt. Und vielleicht gibt es ja auch eins. Ein mysteriöses, mit Fell bedecktes Ungetüm stapft durch den Wald. Ich präsentiere den Baby Yeti. Triumphierend hielt der Bürgermeister ein lilafarbenes Fellkostüm in die Luft, das ein bisschen an einen Gorilla erinnerte. Also, ich finde ihn gut. Und ihr müsst jetzt nur noch in das Kostüm schlüpfen und mit ihm loslaufen. Nö. Wie ihr wollt. Dann mache ich das eben selbst. Doch vorher stolperte der Bürgermeister erst noch über seine Tatzen. Seht ihr den Heißluftballon mit Reinhard schon? In der Abenteuerbucht stieg die Spannung von Minute zu Minute. Vielleicht hat er sich wieder verflogen. Das passierte nämlich häufiger. Ich rufe ihn mal an. Ryder! Hallo Reinhard, wo sind Sie? Wo ich bin? Ich bin immer da, wohin der Wind mich weht. Liegt was in der Luft? Außer mir? Ballonfahrerwitz. Wir wollten fragen, wann Sie hier ankommen. Ja, die Antwort ist, jeden Augenblick. Nur eine Frage. Wo ist hier? In der Abenteuerbucht. Wir haben sogar eine große Zielscheibe ausgebreitet, damit Sie es leichter finden. Na, super mitgedacht, mein Junge. Dann danke ich euch schon mal. Noch ist keine Zielscheibe in Sicht. Aber meinen scharfen Entdeckeraugen entgeht nichts. Darauf hoffte auch Bürgermeister Besserwisser, der in das Fellkostüm geschlüpft war. Ich muss so lange hier rumlaufen, bis Reinhard mein echtes, gefälschtes Ungeheuer entdeckt. Und dann locke ich ihn in die Nachbarstadt. Doch vorher fiel er erst einmal wieder um. Wer hätte gedacht, dass es so schwierig ist, ein Baby Yeti zu sein? Dabei war der Ballon viel näher, als der Baby Yeti ahnte. Hallo, Abenteuerbucht! Nämlich ganz genau hinter ihm. Da bin ich wieder mit all meinen Abenteuern! Auf der anderen Seite der Schlucht, die die Abenteuerbucht von der Nachbarstadt trennte. Aber Zielscheibe sehe ich nirgends. Reinhard hatte sich nämlich wieder einmal verflogen. Und wo ist die Paw Patrol? Oh. Er ist da. Die Show kann beginnen. Reinhard griff nach seiner Kamera. Wir sind inzwischen in der wunderschönen Abenteuerbucht, die bekannt ist für ihren sonnigen Himmel, ihre Sandstrände und die freundliche, immer gut gelaunte Menschen, die hier irgendwo auch sein müssen. Doch alles, was es gab... Oh, jetzt dreh dich doch mal zum Ungeheuer um, Reinhard. ...war ein zotteliges Wesen mit lilafarbenem Fell. Ein merkwürdiges Geräusch, was das wohl sein kann. Wo kommt das wohl her? Vielleicht aus meinem Ballon? Aus dem Ballon kommt das nicht. Vielleicht ein seltenes, grunzendes Eichhörnchen. Hört sich an, als wenn das von dort drüben kommt. Nein, es kommt von hier, vom Berg. Der Baby-Yeti hüpfte so sehr auf und ab, dass er umfiel, über die Wiese rollte, über den Rand der Schlucht und auf einem schmalen Felsvorsprung landete. Auch das noch! Hilfe! Ich meine... Nun entdeckte auch Reinhard den vermeintlichen Yeti auf dem Vorsprung in der Schlucht. Da ist es! Aber was für ein geheimnisvolles Wesen ist es? Baby Yeti! Baby Yeti! Wenn ich nicht wüsste, dass es nicht sprechen kann, würde ich sagen, es sagt Baby Yeti. Baby Yeti! Baby Yeti! Dann muss Baby Yeti wohl sein Name sein. Der Felsvorsprung bröckelte. Hilfe! Und das muss der Hilferuf des Baby Yeti sein. Und zufälligerweise klingt es wie unser Wort Hilfe. Ich muss die Paw Patrol rufen. Genau das tat der Ballonfahrer auch. Hallo Reinhard, wo sind Sie gerade? In der sonnigen Abenteuerbucht. Obwohl, so sonnig ist es gar nicht. Und es ist keine Bucht. Aber abenteuerlich ist es allemal. Das sieht aus wie der Wald in der Nähe der Nachbarstadt. Und was ist das für ein Tier auf dem Felsvorsprung? Ich nenne es ein Baby Yeti. Viel weiß ich über dieses Ungetüm nicht. Aber was ich weiß, es braucht Hilfe. Keine Sorge, Reinhard. Kein Ungetüm zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder sie rief, stürmten die Fellfreunde sofort los zur Einsatzzentrale und sprangen in den gläsernen Fahrstuhl. Marshall allerdings blieb mit seinen Pfoten in der Zielscheibe hängen, wurde in der Plane eingerollt und kugelte den anderen hinterher. Achtung! Vorsicht! Entschuldigung, Schätze, ich hab das Ziel nicht ganz getroffen. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und als er oben ankam, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Reinhard ist versehentlich in der Nachbarstadt gelandet und ist dort zufällig einem Baby Yeti begegnet. Baby Yeti! Wow! Armer Baby Yeti, er könnte in die Schlucht stürzen. Deswegen müssen wir uns auch beeilen. Für diesen Einsatz brauchen wir... Marshall, du musst versuchen, mit deiner Leiter den Baby Yeti zu erreichen. Vielleicht haben wir Glück und er klettert runter. Woo! Marshall, macht's! Und Sky, du fliegst mit deinem Hubschrauber voraus und zeigst Reinhard den Weg in die Abenteuerbucht. Woof! Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fahrzeuge der Paw Patrol standen unten in der Garage. Marshall und Sky sausten die große Rutsche hinab, die sie direkt dorthin führte, und überprüften dann ihre Ausrüstung. Ryder ließ sich an der langen Stange hinunter und sprang dann auf sein Quad mit den dicken schwarzen Reifen. Schon brausten sie los, Richtung Schlucht, wo Reinhard das merkwürdige Wesen nicht aus den Augen ließ. Der majestätische lilafarbene Baby Yeti winkt um Hilfe. Ich muss versuchen, zu dem Wesen mit dem zotteligen Schnurrbart zu gelangen. Vielleicht finde ich ja einen Pfad, der zu der hilflosen Kreatur führt. Ich steh mich mal um. Reinhard hätte lieber nach unten schauen sollen. Komisch. Das treibt mich immer tiefer in den Sand. Wie nennt man das gleich noch? Treibsand. Doch die Helfer auf vier Pfoten waren bereits ganz in der Nähe. Marshall, es geht los. Wir retten den Baby Yeti. Ryder, keine Spur von Reinhard, aber ich suche weiter. Alles klar, Sky. Dann entdeckten Ryder und Marshall das Zottelwesen auf dem Felsvorsprung. Armer Baby Yeti, er sieht ängstlich aus. Deshalb musst du ihn ganz vorsichtig davon überzeugen, an der Leiter herunterzuklettern. Mach ich, Ryder. Leiter hoch! Halte durch, großer Zottelbart. Ich helfe dir runter. Wird aber auch Zeit, dass die Hunde aufkreuzen. Ich meine, oh. Der Baby Yeti versuchte, möglichst unheimlich auszusehen, was ihm allerdings nicht besonders gut gelang. Versuch ihn dazu zu bringen, rückwärts die Leiter herunterzuklettern. Ich versuche es mal in Baby Yeti-Sprache. Zögernd setzte das Wesen seinen Fuß auf die Feuerwehrleiter. Wow, ich kann die Baby Yeti-Sprache. Dafür brach aber nun der Felsvorsprung ab. Das Zottelwesen stürzte in die Schlucht bis zu einer Felsspitze. Ryder, der Baby Yeti hängt an seinem Fell fest. Und er kam weder vor noch zurück. Wir brauchen Hilfe aus der Luft. Komm, Sky. Ich bin da, Ryder. Und ich weiß, wo Reinhard ist. Er steckt bis zur Hüfte im Treibsand. Ahoi, Sky. Der Sand lässt mich überhaupt nicht mehr los, also bleibe ich eben hier. Ich glaube, ich nenne ihn Bleibsand. Klingt irgendwie vertraut. Ich sag Chase, er soll Reinhard helfen. Du musst den Baby Yeti retten. Alles klar, Ryder. Chase kommt sofort, um Ihnen zu helfen, Reinhard. Kein Problem. Ich warte hier. Ryder griff nach seinem Pawpad. Chase, Reinhard steckt im Treibsand fest. Du musst ihn mit deiner Seilwinde rausziehen. Das ist ein Fall für Chase. Der Polizeihund machte sich sofort auf den Weg. Marshall war dem Wesen nicht von seiner Seite gewichen. Du brauchst keine Angst zu haben. Hilfe ist unterwegs. Und war wenig später auch schon da. Rettungsgurt! Ich versuche ihm zu erklären, wie er ihn anlegen soll. Schon erledigt. Ups, ganz schön klug, der Baby Yeti. Auch Chase erreichte nun sein Ziel. Ruff, Seilwinde! Danke, Chase! Gut festhalten, Reinhard! Ruff, Seilwinde einziehen! Das Seil straffte sich und zog den Ballonfahrer Stück für Stück aus dem Treibsand. Geniale Rettung! Ich werde dir gerne Leckerli geben, aber meine Taschen sind voller Bleibsand. Und seine Hände so glitschig, dass die Kamera in hohem Bogen in den Treibsand fiel und sofort versank. Ich hoffe, dass das der Kamera nichts ausmacht. Sky steuerte den Hubschrauber unterdessen aufwärts, um das Fell des Zottelwesens von der Felsspitze zu befreien. Doch das löste sich von dem Wesen, samt Rettungsgurt. Moment mal, das ist gar kein Tier, das ist... ein alter Bekannter. Der kopfüber in zwei dichten Büschen landete. Ich meine, Grunz. Bürgermeister Besserwisser? Allerdings. Nachdem der nun wieder festen Boden unter den Füßen hatte, machten sich alle zusammen auf den Weg in die Abenteuerbucht, wo Ballonfahrer Reinhard begeistert in Empfang genommen wurde. Viel zu schnell kam der Abschied. Und da war ich nun, wo auch immer ich war. Und die Popotrol hat mich gerettet. Danke, Fellfreunde. Danke, Ryder. Haben wir doch gern gemacht, Reinhard. Wenn ein Abenteuer wieder mal zu abenteuerlich wird, ein Anruf reicht. Apropos Abenteuer, ich höre schon wieder eins nach mir rufe. Macht's gut, alle zusammen. Der Ballon hob ab. Alles Gute, Reinhard. Bis bald. Nur Bürgermeister Besserwisser zog ein langes Gesicht. Zu dumm, mein Plan hat nicht funktioniert. Wenn wir doch nur ein echtes Ungeheuer in unserer Stadt hätten. Kätzchen, war das eine von euch? Wer weiß.